Noch nie konnte ich in 2 Stunden Soundcheck so viele Stücke unterbringen wie heute. Insgesamt 32. Die allermeisten sind Singles aus den 60ern. Kaum länger als 3 Minuten, wenn überhaupt. Und viele dieser Lieder kennt man bis heute. Sie haben sich sozusagen ins kollektive Gedächtnis eingeprägt. Abteilung Popmusik. Eben zu Beginn eine der typischen Spectre-Mädchengruppen, die Crystals, der Do-Run-Run. Und gleich die ebenso bekannten Ronettes hinterher. Von beiden gibt es noch mehr im Verlauf dieser Sendung. Die Ronettes hier zunächst mit einem Song, der in den 70ern noch einmal ganz populär wurde, und zwar in der Version von Andy Kim. Hier aber das Original, geschrieben von Phil Spector zusammen mit dem Komponistenpaar Greenidge und Barry. Baby, I love you.